Folgendes sind Davids letzte Worte, Ausspruch Davids, des Sohnes Isais, Ausspruch des Mannes, der hoch erhoben ward, des Gesalbten des Gottes Jakobs, des Lieblings der Loblieder Israels. Der Geist Jahwes redete mit mir, und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es sprach der Gott Israels, zu mir redete Israels Fels, wer gerecht über Menschen herrscht, wer da herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht am Morgen, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen wolkenlos, wenn vom Sonnenstrahle nach Regen junges Grün aus der Erde sprießt. Ja, steht mein Haus nicht also zu Gott? Hat er mir doch eine ewig gültige Zusage gegeben, die in allen Stücken festgestellt und gesichert ist? Ja, was mir irgend zu Heil und Freude dient, sollte er das nicht sprossen lassen? Die Nichtswürdigen aber, wie weggeworfene Dornen sind sie allzumal, die man nicht mit der Hand anfasst. Wer auf sie trifft, wappnet sich mit Eisen und Lanzenschaft, und gänzlich werden sie mit Feuer verbrannt. Folgendes sind die Namen von Davids Helden, Isbal der Harmoniter, das Haupt der drei. Er schwang seinen Speer über 800 Erschlagenen auf einmal. Nach ihm kommt unter den drei Helden Eliasar, der Sohn Dodes, der Arohiter. Er war mit David in Padamim, während die Philister sich dort zur Schlacht versammelt hatten. Als nun die Israeliten sich zurückzogen, da hielt er stand und hieb auf die Philister ein, bis seine Hand ermattete und seine Hand krampfhaft am Schwerte kleben blieb, so dass Jahwe an jenem Tage einen großen Sieg schaffte. Dann kehrte das übrige Kriegsvolk hinter ihm her wieder um, ausschließlich zur Plünderung. Nach ihm kommt Samma, der Sohn Ages, der Harariter. Einst zogen sich die Philister nach Lehi zusammen. Dort war ein Stück Feld voll Linsen. Da aber die Leute vor den Philistern flohen, stellte er sich mitten auf das Feld, entriss es den Feinden und schlug die Philister, so dass Jahwe einen großen Sieg schaffte. Einst kamen drei von den 30 Obersten zu David nach dem Felsennest hinab, nach der Feste Adullam, während die Rotte der Philister in der Ebene Rephaim lagerte. Damals befand sich David in der Feste, während sich die Besatzung der Philister gleichzeitig in Bethlehem befand. Da verspürte David ein Gelüste und rief, wer schafft mir Trinkwasser aus der Zisterne, die in Bethlehem am Stadttore liegt? Da schlugen sich die drei Helden durch das Lager der Philister durch, schöpften aus der Zisterne, die in Bethlehem am Stadttore lag, Wasser und brachten es zu David hin. Aber er verschmähte es zu trinken, sondern goss es aus als Trankopfer für Jahwe mit den Worten, bewahre mich Jahwe davor, dass ich so etwas tun sollte. Das Blut der Helden, die mit Daransetzung ihres Lebens hingegangen sind. Und trank es durchaus nicht. Das taten die drei Helden. Abisai, der Bruder Joabs, der Sohn der Zeruja, der war das Haupt der 30. Er schwang seinen Speer über 300 Erschlagenen und war berühmt unter den 30. Unter den 30, da stand er in Ehren und war ihr Anführer, aber an die drei reichte er nicht. Benaja, der Sohn Jehojadas, ein tapferer Mann, groß von Taten, aus Kabzeel. Er erschlug die beiden Söhne Ariels aus Mob. Derselbe erschlug, als einmal Schnee gefallen war, einen Löwen drunten in einer Zisterne. Derselbe erschlug auch einen riesigen Ägypter, der Ägypter hatte einen Speer in der Hand, er aber ging mit einem Stock auf ihn los, riss dem Ägypter den Speer aus der Hand und erlegte ihn mit seinem Speer. Solche Taten verrichtete Benaja, der Sohn Jehojadas, und er war berühmt unter den 30 Helden. Unter den 30 stand er in Ehren, aber an die drei reichte er nicht. David stellte ihn an die Spitze seiner Leibwache. Asahel, der Bruder Joabs, war unter den 30, Elhanan, der Sohn Dodos, aus Bethlehem, Samma aus Harod, Elika aus Harod, Heles aus Pelet, Ira, der Sohn des Ikes, aus Tekoa, Abisa aus Anatot, Sibbeschai aus Husa, Salmon aus Aho, Maharai aus Retofa, Hilet, der Sohn Banas, aus Retofa, Itai, der Sohn Ribais, aus dem Gibea der Benjaminiten, Benaja aus Piriaton, Hidai aus Rahalegas, Abbil aus Befaraba, Asmavet aus Bahurim, Eljaba aus Salbong, Jasen, der Gunit, Jonathan, der Sohn Samas, aus Hara, Ahiam, der Sohn Saras, aus Hara, Eliphelet, der Sohn Ahasbais, aus Befmacha, Iliam, der Sohn Ahitophels, aus Gilo, Hetzro aus Karmel, Parai, der Akit, Jigal, der Sohn Nethans, aus Zoba, Bani aus Gad, Zelek, der Ammoniter, Raharai aus Berot, der Waffenträger Joabs, des Sohns der Zeruja, Ira aus Jatir, Gareb aus Jatir, Uria, der Hethiter. Zusammen 37.